Dann hätte man noch mal drüber sprechen können, ob man ihm noch mal eine Lebertransplantation hätte machen können. Aber jetzt ist es halt spät, ne? Weil die Leber, so wie die Ärzte gesagt haben, hat die sich auch schon in den Sinn aufgelöst. Ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber wir rufen dich gleich noch mal an. Leg mal bitte auf und wir melden uns gleich noch mal bei dir. Ja? Das ist lieb, danke. Bis gleich, tschüss. In der Technik, Tim Dohnke. Morgen heißt unser Thema pervers. Macht's gut.